Wer war gestern oder vorgestern und vorgestern nicht hier? Nicht. Oh, doch, eine ganze Anzahl. Okay. Geplant war, dass ich Montag und Dienstag hier bin, dass wir Montag und Dienstag hier sind. Dann haben wir noch einen Mittwoch eingeschoben. Und ich habe euch versprochen, denen, die hier waren, dass ich heute nicht predigen werde. Ich werde maximal 15 Minuten sprechen. Und dann werden wir den Rest des Abends euch einfach prophetisch dienen. Und ich werde mein Versprechen halten. Antonio ist hier, der auch sehr vom Herrn im Prophetischen verwendet wird. Debbie auch seit sehr vielen Jahren ganz stark im Prophetischen verwendet wird. Und da so viele doch nicht hier waren, möchte ich nur ganz kurz euch, die nicht hier waren, etwas erzählen, was ich den anderen schon erzählt habe. Ich habe zwei Bücher jetzt auf Deutsch herausgebracht wiederum. Das eine ist der richtige Umgang mit der Prophetie. Das gibt es hier dann am Ende beim Büchertisch zum Bewerben hier vorne. Das ist ein Buch, das dir lehren wird, wie du die Stimme Gottes hören kannst, wie du im Prophetischen selbst aktiv werden kannst und wie man lernen kann, auch mit dem Prophetischen Praktischen umzugehen. Dieses andere Buch, Gottes übernatürliche Versorgung, ein Buch, das ganz klar anhand der Bibel lehrt, dass Gott unser Versorger ist, dass unsere Sicherheit nicht in irgendwelchen natürlichen Dingen sind, sondern dass wirklich die Quelle unserer Versorgung Gott ist. Dieses Buch ist vollgespickt von wirklichen Wundern der übernatürlichen Versorgung mit vielen, vielen Geschichten. Wir haben auch unseren Rundbrief. Wir leben jetzt seit 3,5 Jahren in Brasilien und machen in Brasilien Arbeit mit Straßenkindern und mit Waisen und Kinderheimen. Wir haben bereits 3 Häuser gekauft. Und wir haben vor, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu bauen. Hier vorne liegt unser letzter Rundbrief auf vom Juni, den könnt ihr euch einfach mitnehmen. Dann gibt es daneben auch noch eine Liste. Auf der Liste, wenn ihr wollt, könnt ihr Namen eintragen und eure E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr circa einmal alle 4 bis 6 Wochen einen Rundbrief mit Updates, was gerade los ist in unseren Kinderhäusern. Es wird eure E-Mail-Adresse nicht weitergegeben und es wird auch kein Bettelbrief geschickt werden. Niemals, das versprechen wir euch, wir werden niemals um Geld bitten, egal wie groß die Not ist, wir bitten nur Gott um Geld. Das machen wir seit 30 Jahren so und der Herr ist unser Versorger. Es wird einfach Information weitergegeben, was gerade mit diesen Kindern in Brasilien geschieht. Dieses könnt ihr dann hier anschließend auf dem Büchertisch euch abholen. Ich war heute so beim Beten und den Herrn suchen und gesagt, Herr, was soll ich heute überhaupt am Abend tun? Wir haben den Leuten versprochen, wir werden prophetisch den Leuten dienen, wir werden den Heiligen Geist bitten und vertrauen, dass er seine Kraft freisetzt. Aber Herr, möchtest du auch, dass ich irgendetwas mitteile aus deinem Wort? 15 Minuten. Und da hat der Herr wirklich zu meinem Herzen gesprochen, und zwar Folgendes. Der Herr hat wirklich, ich habe das Reden so klar in meinem Herzen empfunden. Predige heute nichts, erzähl einfach, was du erlebst. Und ich werde euch jetzt die nächsten paar Minuten erzählen, lauter Dinge, die teilweise unglaublich sind, die ich euch aber alle bestätigen kann. Ich kann euch ärztliche Bestätigung bringen für die Wunder, die ich euch jetzt erzähle. Und die wir auch nicht von Zeit zu Zeit erleben, die wir wöchentlich erleben. Es vergeht keine Woche in unserem Leben, wo wir nicht wirklich außergewöhnliche Wunder sehen und Wunder erleben. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Im übernatürlichen Leben, allerdings nur im Englischen und im Portugiesischen. In diesem Buch sind, ich glaube, über 40 Zeugnisse drin, die Personen mir selbst geschickt haben, wo es auch ärztliche Bestätigungen gibt, dass diese Wunder geschehen sind. Und ich will euch jetzt einige dieser Wunder erzählen. Vor etwa vielleicht jetzt 6 Wochen war ich im Norden Brasiliens. Und ich habe dort 3 Tage auch gepredigt, so wie hier bei euch. Da war eine Dame im Gottesdienst, die hat seit 4 Jahren einen Knochenschwund hier in der Schulter. Es war die linke Schulter. Die hat hier oben beim Schultergelenk einen Knochenschwund, der so massiv ist und die Ärzte können nichts tun. Die Ärzte haben der Frau gesagt, es gibt medizinisch absolut keine Möglichkeit, dir zu helfen. Dieser Knochenschwund ist so intensiv, dass die Frau bereits an Morphium war. Sie musste Morphium nehmen, damit sie überhaupt noch den Tag bewältigen konnte. Der linke Arm war bereits etwa 10 Zentimeter kürzer als der rechte. Weißt du, wie viel das ist? Ungefähr so. Der linke Arm hang nur mehr. Sie konnte ihn nicht mehr verwenden. Die Hand konnte sie verwenden, der Arm nicht. Wenn sie etwas machen wollte, dann musste sie die rechte Hand nehmen, den linken Arm damit hochheben, damit sie mit der Hand etwas berühren konnte. Die ganze Gemeinde kannte diese Frau. Dann am Ende nach meiner Predigt haben wir begonnen zu beten für die Kranken. Der Geist Gottes kam über diese Frau und in weniger als 30 Sekunden geschah Folgendes. Der Herr schuf einen völlig neuen Knochenteil hier in ihrer Schulter. Die ganze Gemeinde kannte sie. Sie lief nach vor und sie begann Folgendes zu machen. Schaut, schaut, schaut. Sie schwang ihren Arm herum und dann tat sie so, dann tat sie genau das. Beide Arme waren exakt gleich lang. Dann ging sie, sie nahm keine Tabletten mehr. Nächsten Tag kam sie zurück in den Gottesdienst, nur gestrahlt, nur den Arm herumgeschwungen, immer wieder so gemacht, der ganzen Gemeinde gezeigt. Die Woche drauf ging sie zum Arzt. Der Arzt sagte, es gibt kein Zeichen, dass in dieser Schulter je irgendetwas kaputt hat. Es gibt keinen Beweis. Sie hat mir ein Video geschickt mit dem Vor- und Nachher und der Aufnahme. Ich habe das halt alles dokumentiert. Das war jetzt vor ein paar Wochen. Vor etwa vier Monaten war ich in Sao Paulo. Und ich war dort auch mitten im Predigen. Es war eine Veranstaltung für jüngere Leute. Und als ich dort mitten im Predigen war, da sah ich ganz hinten in der letzten Reihe einen jungen Mann sitzen mit der Hand im Gips. Als ich den sah, dachte ich mir, oh, wie schön. Und dann sagte ich, junger Mann, komm mal hierher. Ich habe mich beim Predigen, habe Predigpause gemacht, komm mal hier nach vorne. Der kam nach vorne und ich sagte, was ist denn los mit dir? Er sagte, vor 3 Tagen habe ich mein Handgelenk gebrochen. Ich habe gesagt, gebrochen? Er sagt, ja, gebrochen. Gibt es da Beweise? Ja, Röntgenbild. Ich habe gesagt, komm mal her. Ich habe gesagt, glaubst du, dass Jesus heute noch Wunder tut? Dass die heilende Kraft Gottes hier ist? Ich habe gesagt, ich glaube es, absolut glaube ich es. Ich habe für diesen jungen Mann gebetet. Ich habe gesagt, morgen gehst du zurück ins Krankenhaus. Du bestehst darauf, dass sie dir den Gips runterschneiden und du bestehst auf ein neues Röntgenbild. Der hat nicht gewartet, bis er ins Krankenhaus ging. Der hat sich den Gips selber zu Hause runtergeschnitten. Seine Großmutter war dort im Gottesdienst. Der Junge war 17 Jahre alt. Als er nach Hause ging und er sich den Gips runterschnitt, war seine Mutter ganz sauer auf ihn. Warum machst du solche Dummheiten? Ich bin geheilt. Ich weiß, ich bin geheilt, hat seine Mutter gesagt. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr. Die Mutter hat gesagt, aber wenn du Probleme hast, ich führe dich nicht ins Krankenhaus zurück. Und die Oma hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich war im Gottesdienst. Ich weiß, du bist geheilt. Auf jeden Fall, er schnitt sich den Gips selbst runter, ging zurück ins Krankenhaus, bestand auf ein zweites Röntgen und er kam zurück in den Gottesdienst. Er applaudierte, er bewegte seinen Handgelenk, er schlug drauf auf das Handgelenk und er legte mir beide Röntgen vor. Im zweiten Röntgen gibt es kein Anzeichen, dass je irgendein Bruch war im Handgelenk. Das war jetzt vor ein paar Wochen. Vor kurzem war ich schaue auf die Uhr. Ich werde euch nicht länger als 15 Minuten solche tollen Sachen erzählen. Vor ein paar Wochen war ich in Argentinien. Wir gründen gerade in Argentinien eine Gemeinde. Und ich habe am Ende für die Kranken gebetet. Und da brachte ein Elternpaar, ein Vater und Mutter, die brachte einen Jungen zu mir. Sie haben mir nicht gesagt, wie alt er ist. Ich schätze ihn vielleicht so 10 Jahre alt. Dieser Junge schaute nicht gut aus. Dieser Junge hatte Krebs am Bein, einen großen Tumor hier am Bein. Ich betete für diesen Jungen, ich flog zurück nach Hause am nächsten Morgen nach Brasilien, wo wir leben. Und dann bekomme ich eine wunderbare Videoaufnahme und Fotos zugeschickt mit Röntgenbildern. Der Vater sagte, danke, wir wollen Jesus danken für das Wunder, das er getan hat. Sie gingen zurück zum Arzt. Es gab keine Spur von einem Tumor auf diesem Bein. Freunde, ich habe all diese medizinischen Dokumentationen, ich habe das alles bei mir. Das Vorher-Röntgenbild mit einem großen Tumor, das Nachher-Röntgenbild ohne irgendeinen Tumor. Es gibt keine Spur von Krebs mehr in diesem Körper. Wir waren zusammen, Debbie Dichtner, ich weiß gar nicht, wo sie überall mit war, aber wir waren in einem, ich war im Süden Brasiliens, in der Nähe von einer Stadt, die heißt Curitiba. Antonio war mit mir mit. Ja, ich glaube zumindest. Were you with me when we drove to this town with claps and about at night and his car didn't start anymore the next day? I think you were with me. Ja, ja, Antonio war mit mir. Auf jeden Fall, da waren wir auch im Gottesdienst. Doch, doch, er war mit mir. Da waren wir im Gottesdienst so im Süden unten. Und nach dem Predigt beteten wir auch für die Kranken. Und da waren ganz komische Sachen sind da passiert. Das Erste, was dort passiert ist, war nämlich Folgendes. Eine Dame, die hatte mehrere Tumore. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele. Aber sie hatte einige Tumore in der Brust. Die Tumore waren relativ groß. Und das ist typisch brasilianisch, was ich euch jetzt erzählt. Da stellt es uns Europäern die Haare auf den Kopf auf. Auf jeden Fall, diese Dame wurde augenblicklich geheilt. Jeder Tumor in ihrer Brust verschwand. Sie hat begonnen zu suchen und zu drücken und zu suchen und zu drücken. Nach dem Gottesdienst, ich gehe da raus bei der Tür, sie schnappt mich. Pastor Reinhard, drüben sagen alle, Pastor, ich versuche Ihnen das abzugewöhnen, aber das geht nicht. Ich habe doch den Namen, sag Reinhard zu mir. Aber das ist so tief in ihrer Kultur drinnen. Pastor Reinhard, komm, und sie nahm meine Hand. Jesus hat mich geheilt. Ich hatte die Tumore. Schau, wenn du es nicht glaubst. Und sie nahm meine Hand und versuchte, meine Hand auf ihre Brust zu drücken. Ich riss meine Hand weg und ich sagte, ich glaub's dir. Ihr Mann stand neben mir. Und die war noch schön großbusig auch, wisst ihr? Ihr Mann stand neben mir. Die lief mir nach, die nahm meine Hand. Schau, du musst mir das glauben. Ich glaub's dir. Ich glaub dir das. Do you remember? Und sie wollte unbedingt, dass ich ihr das, ich habe sie auch geglaubt. Und ihr Mann hat gesagt, wirklich, sie hat große Tumore gehabt. Im selben Gottesdienst war eine Frau, die, schätze mal, vielleicht so 60 Jahre alt war. Und diese Frau hat am selben Abend kein Zeugnis gegeben, weil sie nicht glauben kann, dass so ein großartiges Wunder passieren kann. Die Frau war, der komplette Körper war kaputt von Arthrose oder Arthritis. Ihre Knie waren komplett kaputt, ihr Rücken. Sie konnte nichts, sie konnte kaum etwas tun. Sie konnte nicht mehr gehen. Die Leute kamen, fuhren zu ihr nach Hause von der Gemeinde, die setzten sie ins Auto, sie führten sie zum Gottesdienst. Und dann setzten sie sich hinein auf den Stuhl. Diese Frau war augenblicklich geheilt. Sie ging, sie bewegte sich. Am nächsten Abend kam sie zurück und sie sagte, ich habe den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Und dann sagte sie noch etwas. Heute bin ich mit dem Fahrrad in den Gottesdienst gefahren. Die konnte nicht mehr gehen am Tag zuvor. Seit Jahren. Ich war im Süden unten, habe dort gepredigt und am Ende der Predigt, stand nicht so ein schönes Glas wie hier, sondern da stand eine Flasche mit Wasser. Und am Ende meiner Predigt sagte der Herr zu mir, nimm die Wasserflasche und wirf das Wasser einfach auf die Leute und ruf, im Namen Jesus setze ich die Heilungskraft Jesu Christi frei. Also nahm ich die Wasserflasche, die noch voll war, und ich sagte, im Namen Jesus setze ich die Heilungskraft Jesu Christi frei. Und ich spritzte das Wasser über die Leute. Wisst ihr, ich mache alles, was der Heilige Geist mir sagt. Ist mir egal, was die Leute über mich denken. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Dann am nächsten Tag kommt die Frau des Pastors zu mir. Die saß da in der ersten Reihe. Sie sagte, Reinhard, hör gut zu. An dem Tag, wo du zu uns kamst, um zum Predigen, da lief ich in eine Glastür und ich brach mir die Nase. Die Nase war gebrochen und schief. Ich ging sofort ins Krankenhaus, hat ganz stark geblutet, ging ins Krankenhaus. Das Krankenhaus hat ein Röntgen gemacht sofort und schickte sie nach Hause mit dem Röntgen und auch mit dem Befund und sagte, das muss unbedingt operiert werden, so schnell wie möglich. Und die gaben ihr für den nächsten Tag den OP-Termin. Da musste das wieder eingerichtet werden und gerade gestellt werden. Sie sagte zu mir, als du das tatst, da fiel ein Wassertropfen auf meine Nase. Die Nase hat sich plötzlich perfekt gerade gerichtet und ich hatte keine Schmerzen mehr. Sie sagte, ich ging am nächsten Tag zurück ins Krankenhaus und das Krankenhaus hat gesagt, das muss ein Irrtum sein. Sie können keinen Bruch gehabt haben, weil man sieht gar nichts. Sie hat das Röntgenbild herausgezogen und den Befund hat gesagt, hier. Ihr habt das Röntgenbild gemacht. Sie hat mir das alles geschickt, dokumentiert. Die Ärzte konnten nicht glauben, aber sie hatte den Beweis. Freunde, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der heute noch Zeichen und Wunder tut. Ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen von einer kleinen Stadt mitten im Nirgendwo, die heißt Chiamencino. Da war ich dort und dann habe ich am Ende des Gottesdienstes auch für die Kranken gebetet Und die haben mir eine Nachricht geschickt. Da war ein Mann im Gottesdienst. Dieser Mann hatte Diabetes und dieser Mann hatte eine Schulter, die verletzt war, die war unbeweglich, die konnte nicht mehr berühren. Als ich gesagt habe, ich werde jetzt für die Kranken beten, dieser Mann war Ungläubiger, er war kein Christ. Kein Christ. Dieser Mann hat gesagt, eigentlich glaube ich nicht, was der da vorne sagt. Eigentlich glaube ich nicht an diese Wunder. Ich glaube nicht, dass Gott Wunder tut. Aber ich gehe mal nach vorne schauen, ob was passiert. Gott ist so gut, Freunde, Gott ist so gut, Gott ist so gütig und so gnädig. Er kam nach vorne und wisst ihr, was passiert ist? Er ging nach Hause mit einer Schulter, die ganz normal beweglich und gesund war. Und am nächsten Tag, als er den Zucker maß, war der Zucker normal. Als er ihn wieder maß, war er wieder normal. Dann ging er zum Arzt, der Arzt machte eine Untersuchung, der Mann ist von Diabetes geheilt. Drei Minuten habe ich noch. Ich erzähle euch noch eine ganz eine tolle Geschichte. Ich könnte euch wahrscheinlich 1000 oder mehr erzählen. Ich war in unserer Stadt, die heißt Goiânia. Das war schon Jahre her, da wohnten wir noch nicht in Brasilien, da wohnten wir noch in Amerika. Da habe ich gepredigt in einer Gemeinde, vielleicht mit so 150 Leuten. Und mitten unter der Predigt sagte der Heilige Geist zu mir, ich werde jetzt jede Person heilen, die eine kaputte Schulter hat. Ich machte Pause beim Predigen und ich sagte, der Herr hat mir gerade gesagt, er wird jetzt jede Person heilen, die eine kaputte Schulter hat. Wer jetzt ein Wunder braucht, eine kaputte Schulter geheilt gebraucht, eine Heilung für kaputte Schulter braucht, kommt schnell nach vorne. Die halbe Gemeinde kam nach vorne. Ich dachte mir, na, das gibt's nicht. Das ist ja ein bisschen, wenn man rechnen kann, das ist ja gar nicht möglich, dass von 150 Leute 75 eine kaputte Schulter haben. Das geht ja gar nicht. Daraufhin sagte ich zur ersten Dame, die hier stand, welche Schulter, rechts oder links? Nein, Pastor, mein Knie, bet für mein Knie. Ich sagte nein, der Herr hat gesagt, er heilt Schultern, ich bete nicht für dich. Welche Schulter, rechts oder links? Ich habe die zweite gefragt, mein Rücken, bet für meinen Rücken, ich habe so Probleme. Ich sagte, nein, ich bete nicht für deinen Rücken. Der Herr hat gesagt, er heilt alle Schultern hier jetzt in diesem Raum. Die nächste Frau, oh, ich habe Magengeschwüre, nein, ich bete nicht für dich, weil auf jeden Fall, alle hatten irgendwelche Probleme. Ich habe gesagt, setzt euch alle wieder hin, nur die bleiben hier vorne, die eine kaputte Schulter haben. Aber die setzen sich nicht hin. Die waren alle so verzweifelt, die setzen sich nicht hin. Ich kannte damals noch kein Portugiesisch. Ich habe zu meinem Übersetzer gesagt, sag ihnen jetzt, wenn sie nicht hinsetzen, ich lege das Mikrofon aufs Pult und ich gehe raus bei der Tür, der Gottesdienst ist zu Ende. Tschüss. Der hat mich angeschaut und gesagt, das kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, ich mache das aber. Sag's ihnen. Er hat es ihnen gesagt, dann schon langsam saßen sie sich alle wieder hin, außer vier blieben stehen. Ich bete dir für den ersten, welche Schulter? Die rechte Schulter, ich habe mir die verletzt und ich weiß nicht mehr, was es war. War unbeweglich und gebetet, sofort geheilt in einem Augenblick. Der zweite ist sofort geheilt, dritte ist sofort geheilt. Der vierte war so ein großer, kräftiger Kerl, so wie der Gerd. Etwas jünger, vielleicht so Mitte 30, aber ein richtig großer, kräftiger Bursche. Die Bühne war vielleicht in dieser Höhe, Herr Maus? Bisschen niedriger, vielleicht 20 Zentimeter niedriger war die Bühne. Und dieser Mann stand hier vor mir und ich betete für ihn. Nichts geschah. Ich brach jeden Krankheitsgeist, verfluchte alle Dämonen, nichts geschah. Ich sagte zu Debbie, bring das Öl her, salben wir mit Öl, wir salben ihn mit Öl, nichts geschah. Ich sagte zu Debbie, bet mit mir, komm, hilf mir, nichts geschah. Ganze Gemeinde, steht ein mit mir, nichts geschah. Ich habe zu dem Mann gesagt, ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe keine Antwort. Der Herr hat mir klar gesagt, er wird jeden Menschen heilen, der ein Problem mit der Schulter hat. Geh nicht nach Hause. Ich predige jetzt weiter und bevor ich nach Hause gehe, bete ich für dich noch einmal. Weil der Herr hat mir ganz klar gesagt. Dann geht dieser große Kerl zurück auf seinen Sitz. Der ist jetzt hier in der ersten Reihe, so etwas schräg von mir. Von mir ist es circa über die Rumme jetzt. Und er geht zurück auf seinen Sitzplatz und ich gehe zurück zum Pult. So her. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, ruf ihn zurück und schlag ihn, so fest du nur kannst, auf seine verletzte Schulter. Ich machte so und ich sagte, junger Mann, bitte kommen Sie zurück. Und als ich so auf ihn wartete, machte Debbie so. Ich sagte zu Debbie anschließend, warum hast du so gemacht? Sie hat gesagt, ich kenne dich zu gut, ich habe genau gewusst, was du machen wirst. Ja, aber ich habe gesagt, warum hast du so gemacht? Sie hat gesagt, ich habe so gemacht, ich habe mir gedacht, Herr, wenn der dich jetzt falsch gehört hat, dann hat er Probleme. Dann ist er tot, weil der ist groß und stark. Auf jeden Fall, er kam hier nach vorn zu mir und ich ging so und ich habe ihn mit meiner Faust, ich habe ihn auf die Schulter so richtig geschlagen, mit allem, was ich in mir drinnen hatte, habe ich ihn auf die kaputte Schulter geschlagen. Er wurde plötzlich zornig, sein Gesichtsausdruck hat sich verändert, aber ich war oben, er war unten, ich sprang zurück so, damit er mich nicht erwischen kann, weil es hat ausgesehen, als jetzt will er mich schnappen und will er mich verprügeln. Und ich habe gesagt, stopp, heb mal deine kaputte Schulter. Die war vorher unbeweglich, er konnte sie nicht hochheben. Ich habe gesagt, stopp, heb deine kaputte Schulter. Und der Mann fing an. Und war völlig geheilt in einem Augenblick. Freunde, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Antonio, venha para cá. Mein wunderbarer Freund Antonio, Debbie kommt dann später nach. Ich habe ihr die Freiheit gelassen, wann immer sie bereit ist, auch prophetisch zu dienen, dann kommt sie auch hier herauf. Wir werden uns jetzt einfach Zeit nehmen, prophetisch euch zu dienen. Der Herr wird reden, der Herr wird wirken. Wir suchen es uns nicht aus, er sucht es aus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, liebe Freunde. Ermutigen wozu? Wenn Gott zu euch spricht, ihr werdet in eurem Geist klar verspüren, ja, das ist das Wort vom Herrn. No, it's okay. Oh, I'm just telling them basic things about the prophetic. No, I'm not Okay, Debbie wird herum sein und ihn für ihn übersetzen, wenn ich weiß, damit er auch weiß, was los ist. Und zwar, Freunde, ihr werdet in eurem Geist klar wissen, hier spricht Gott zu meinem Herzen. Nimm das Wort Gottes in deinem Herzen auf und mach es wie Maria. Bewahre es in deinem Herzen. Und das Zweite, was ich euch mitteilen möchte, das sehr, sehr wichtig ist. Wir suchen uns nicht aus, über wen wir weissagen. Der Heilige Geist gibt die Gabe. Der Heilige Geist spricht zu dem er will, dass er spricht. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, eine Einstellung haben, was ich nenne das eine reife Einstellung. Was ist eine reife Einstellung? Viele Christen haben eine unreife Einstellung. Die unreife Einstellung ist so: Warum habe ich kein prophetisches Wort bekommen? Warum habe ich keine Weissagung bekommen? Ich bin extra hierher gekommen. Ich will auch eine Weissagung. Freunde, das ist eine Einstellung, die den Heiligen Geist betrübt. Wisst ihr, was eine reife Einstellung ist? Wenn der Herr dir heute kein persönliches Wort gibt, wenn du nach Hause gehst und sagst, Vater, ich danke dir, dass du zu meinem Bruder gesprochen hast. Vater, ich danke dir, dass du zu meiner Schwester gesprochen hast. Vater, ich danke dir, dass du deinen Leib gesegnet und auferbaust hast. Das ist die Einstellung, die der Herr sich wünscht. Der Heilige Geist weiß, was wir brauchen und er wird uns geben, was wir brauchen.